Siebtens, das Venus-Waage-Prinzip. Die verborgene Harmonie des Reichtums. Licht, Balance, Gleichgewicht, Schönheit, Harmonie, Ästhetik, Eleganz, Versöhnung, Frieden, Mediation, Charme, Sinnlichkeit, Liebe, Verbindung, Begegnung, Geselligkeit, Fairness, Gerechtigkeit, Zärtlichkeit. Schatten? Harmoniesüchtig, initiativschwach, unentschlossen, verkaufte Liebe, Kosmetikwahn, künstliche Schönheit, Schein, Heuchelei. Wir haben jetzt die untere Hälfte des Entwicklungskreises hinter uns. Einen ersten, eher körperbetonten und einen zweiten, mehr seelenbetonten Quadranten. Nun kommen wir in den oberen Halbkreis, zum dritten, du-betonten und vierten, kollektiven bis transpersonalen Viertel. Dabei sind wir den nun folgenden sechs Archetypen schon begegnet auf der Reise durch die erste Hälfte der Prinzipien, sind die zweiten sechs doch die Gegenpole der ersten sechs, die wir jeweils am Kapitelende schon gestreift haben. Nach dem Polaritätsgesetz sind diese Gegenpole auf einer Achse zwar konträr, teilen aber doch das grundsätzliche Thema. Sie gehören ja auch beide immer zum gleichen weiblichen oder männlichen Pol. Daraus dürfte schon klar werden, wie wenig Sinn es macht, mit dem Ziel von Fülle und Ganzheit den Gegenpol zu bekämpfen, ständig in Opposition zu gehen und darin zu verharren. Im Gegenteil können wir am meisten jeweils vom Gegenüber lernen, das eben nicht zwingend Gegner ist, sondern auch wichtige Ergänzung. Deswegen hat Christus uns »Liebet eure Feinde« ins Stammbuch geschrieben und nicht »Liebet eure Freunde«. Das tun wir sowieso, aber dabei ist weniger zu lernen, denn Freunde integrieren wir bereitwillig, Feinde aber eher widerwillig. Und da wir am Ende alles integrieren müssen, bleiben wir meist auf den Feinden sitzen, beziehungsweise sie sitzen uns im Nacken und warten und drängen auf Integration ihrer von uns ungeliebten Eigenschaften und Wesenszüge. Der alte Rechthaber, am Ende seines Lebens von Gegnern und Feinden umgeben, die am Elend seines Lebens schuld sein sollen, ist einer der erbärmlichsten Archetypen. Weltmeister der Projektion, hat er aus seinen Fehlern nicht das ihm Fehlende gelernt, sondern sie auf andere projiziert. Statt herauszufinden, was er der Ganzheit an Entwicklung schuldet, hat er Schuldige um sich versammelt. Er ist im tiefsten Sinne unheil. Der alte Weise dagegen hat aus jedem seiner zahlreichen Fehler Fehlendes gelernt. Jede seiner verschiedenen Enttäuschungen hat für ihn eine weitere Täuschung entlarvt. Und die Illusionswelt der beiden großen Täuscher Raum und Zeit durchschaubarer gemacht. Er ist in seiner Mitte angekommen, hat sich mit allem verbunden und in dieser Fülle Erfüllung gefunden. Das Polaritätsgesetz mit dem aus ihm folgenden Schattenprinzip fordert uns viel mehr heraus als das der Resonanz. Typischerweise hält die spirituelle Szene von der Faszination fürs Resonanzgesetz wider. Dabei wissen wir aus den Erfahrungen der Partnerschaft, wie viel mehr Entwicklungspotenzial Beziehungen nach dem Polaritätsmotto »Gegensätze ziehen sich an« bieten, als solche nach dem Resonanzmotto »Gleich und gleich gesellt sich gern«. Das Resonanzthema ist so viel einfacher und leichter. Aber wichtiger ist das der Polarität. Wenn wir ganz und heil werden und die Fülle in uns verwirklichen wollen, sodass wir aus ihr schöpfen und großzügig und erfüllt leben können, müssen wir den Schatz des Schattens heben. Und diesbezüglich sind wir, nach dem ersten Durchgang durch den halben Entwicklungskreis, fast nebenbei mit der Erarbeitung der Gegenpole schon sehr gut unterwegs. Im Folgenden werden schon bearbeitetes und noch vorausliegende Prinzipien als Wiederholung und Vorausschau erwähnt. Fangen wir gleich mit einem Beispiel für Integrationsarbeit an, wie es unvergleichlich der Mythos bietet. Verschiedener lässt sich kaum sein als Ares Mars, der Kriegsgott vom ersten Prinzip, mit seiner kulturlosen Haut-drauf-Mentalität und Aphrodite Venus, Die Liebesgöttin mit ihrem raffinierten Geschmack und Schönheitssinn, ihrer Liebe zu Kunst und Kultur, zu Frieden und Gerechtigkeit, Harmonie und Ästhetik. Diese beiden so verschiedenen Götter und Prinzipien haben sich in der antiken Welt nicht bekämpft, sondern immer wieder in heißer Liebe und einem illegalen, aber sehr erotischen und erfüllenden Verhältnis verbunden, nach dem Polaritätsmotto: Gegensätze ziehen sich an. Daraus sind für uns vier entscheidend wichtige und wiederum sehr polare Kinder hervorgegangen. Eros und Harmonia, in denen die Mutter Venus mehr durchscheint, aber auch Phobos und Deimos, die mehr den Schatten des Vaters Mars ahnen lassen. Deimos und seine Dämonen entsprechen als Schattenwesen dem destruktiven Anteil des Pluto-Prinzips, auch weibliches, nach innen gerichtetes Aggressionsprinzip genannt. Bei Phobos kommen mit den Phobien die Ängste durch, die Mars verbreitet und die eine archetypische Nähe zum unerlösten Jungfrau-Merkur-Thema haben. Wie viel ärmer wäre unsere Welt ohne diese vier unehelichen Kinder einer sicher nicht leichten Liebesbeziehung und Integrationsarbeit? Eros, der Liebesgott, schießt als typisches Kind seiner Eltern mit den Kriegswaffen des Vaters, Pfeil und Bogen, das Anliegen der schönen Mutter, die Liebe, in die Herzen der Menschen, sodass diese sich in leidenschaftlicher erotischer Liebe finden, vereinen und für den Moment des Orgasmus die Polarität überwinden. Mit ihrem Einswerden halten sie nebenbei noch das Menschengeschlecht am Leben, also eine für die Menschenwelt unglaublich wichtige Verbindung zweier Gegenpole. Harmonia, Venus-Tochter und Göttin der Balance und Ausgeglichenheit, ist uns als Traumziel wichtig. Aber wir können auch sie natürlich nur verwirklichen, wenn wir beider Eltern Energien ins Spiel unseres Lebens bringen, den Mut und die Kraft des Vaters Mars und die Liebe und Schönheit, die Friedfertigkeit und Gerechtigkeit der Mutter Venus. Harmonie entsteht nämlich gerade nicht durch die Betonung des einen Venus-Poles, wie es einem auf ESO-Messen erscheinen mag, wo weiß gekleidete Gestalten leise sprechend und gehend friedlich tun und blöde grinsend den Anschein erwecken, sich über diese Art gespielter Scheinharmonie der Erleuchtung zu nähern. Können wir uns zu diesen beiden lichten, aber trotzdem polaren Kindern nicht durchringen, müssen und dürfen wir mit ihren dunklen Geschwistern Phobos und Deimos rechnen, die dann destruktive Enge und Ängste und auch Dämonen in uns freisetzen. Tatsächlich kann und muss ich nach 30 Jahren Psychotherapie sagen, noch nie habe ich einen von Ängsten oder Dämonen des Schattenreiches in Form von Psychosen durchgeschüttelten Patienten erlebt, der auf ein erfülltes, erotisches Leben zurückblicken konnte und sich hingebungsvoll um Harmonie im beschriebenen polaren Sinn bemüht hatte. Im Gegenteil. Ein glückliches, erotisches Liebesleben und engagiertes, hingebungsvolles Bemühen um Harmonia in ihrem göttlich ausgeglichenen Sinn erscheinen mir heute als schönste Art der Vorbeugung gegen übermächtig werdende Ängste und gegen die Machtübernahme eigener Schattendämonen für Zeiten und auf Dauer.